Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Mit Margarete Wohlein am Mikrofon. Heute geht es weiter mit Karat, einer der erfolgreichsten Bands in der DDR, die auch international sehr bekannt war. Als die Band bereits 10 Jahre erfolgreich im Musikgeschäft war, das war 1985, trafen sich die Bandmitglieder für eine generelle Bestandsaufnahme mit den beiden Musikredakteuren Jürgen Balitzki und Lutz Bertram von DT64, dem Jugendprogramm des DDR-Hörfunks. In der zweiten Folge geht es um Leistungsdruck durch Erfolg, der sich bei Karat spätestens 1978, als die Band ihre erste LP veröffentlicht hat, zeigt. Im selben Jahr bekommt sie beim Dresdner Schlagerfestival den Grand Prix. Und zwar für dieses Lied. Eine Popband, die auf einem Schlagerfestival geadelt wird. Auch das ist Thema in den kommenden 50 Minuten. Aber zunächst geht es in dieser zweiten Folge um die Zusammenarbeit der Band mit dem relativ neuen Texter Norbert Kaiser. Gemeinsam mit dem Karat-Komponisten und Musiker Ulrich Swilms haben die zwei das Lied Albatros aus der Taufe gehoben, was keine einfache Aufgabe gewesen ist. Und schwupps landet man bei der Fluktuation von Musikern bei Karat. Aber der Reihe nach. Es riecht der Norbert einfach angenehm, weil es mit ihm gut funktioniert, weil er meinetwegen, um mal das so zu formulieren, lieb ist. Ja, das ist sehr gut gelaufen, muss ich sagen, in der Beziehung. Wir haben eben dann endlos gesessen und diskutiert und haben uns wieder verzogen gegenseitig und telefoniert und wie findest du das und wie findest du das. Geknallt hat es dann nie. Es ist mir mit anderen Textern mal gegangen, dass die absolut nicht verstanden haben, dass ich diesen Text einfach nicht gut fand. Dass da was ganz anderes drauf müsste. So was ist mir mit Kaiser eigentlich nie gegangen. Der hat es immer irgendwie eingesehen, ach so, ich brauchte was eben sehr, sehr lange, bis er begriffen hat, was ich meinte. Das ist ja gar nicht so leicht zu erklären manchmal. Denn ich bin ja kein Texter und kann es ihm. Aber du bist in jedem Fall immer der dominierende Typ dabei. Weil du gerade gesagt hast, bis er gefunden hatte, was ich... Naja, weil meistens die Musik zuerst da war. Ja, da bin ich in dem Falle... Also nicht nur ich, aber erstmal in erster Instanz bin ich es ja, weil... Bis die erste Fassung... Wie seid ihr eigentlich auf den Norbert gekommen? Weil das auch die Fragen sind, die ständig hier in der Post auftauchten. Das war eigentlich ein Zufall. Durch unseren Mitarbeiter, den wir damals hatten, Christian Bartmann, der hat uns bekannt gemacht. Mhm. Der war selber, hat dort gearbeitet... in der Redaktion oder vielleicht in einer anderen Redaktion, aber die kannten sich schon im Land, er war auch Journalist. Hatte der Norbert heimlich für die Schublade schon gearbeitet, ja, als Lyriker, ja? Nicht nur heimlich, aber er hat auch was veröffentlicht schon, aber das hatte eigentlich mit uns überhaupt nichts zu tun. Es war im Lyrik, die also mit Rockmusik überhaupt nicht zu verbinden gewesen wäre. Aber wir haben uns zusammengesetzt und das hat uns eigentlich ganz gut. Es waren dufte Gespräche. Wir waren auf der Suche nach ihm. Wir waren auf der Suche nach anderen Texten und da kam das. Und wir haben es einfach mit ihm probiert. Der erste Text war noch ein bisschen sehr verworren und so und da ging es aber ganz gut. Um das jetzt mal zu komplettieren, was damals in der Besetzungsliste stand, müssen wir kurz mal nachtragen, wie der Micha und der Bernd zur Band gestoßen sind. Woher sie kamen und wie das Angebot für sie aussah. Ja, wir haben beide zur gleichen Zeit, also kurz vorher bei Horst Krüger gespielt. Und naja, die Band, die war so im Auseinanderbröckeln eigentlich. Damals, 1976. Und in diese Phase hinein kam dann das Angebot von Karat für uns beide. Also für uns ein sehr glücklicher Umstand. Für die Band hoffentlich auch. Ja, dass ihr darauf reagiert habt, wissen wir alle und in welcher Weise. Und dass ihr dort gut aufgehoben seid, wissen wir auch. Micha, wie war das Angebot für dich damals? Was hast du von Karat gehalten? Ich war zunächst mal sehr überrascht, weil ich das ein Dreivierteljahr bei Krüger war. Ich kam da aus der Provinz aus, hab gespielt im Thüringer Wald, Bluesmusik, Rockmusik. So. Ja, wem hast du damals gespielt? Bin Nautix, Blues Vital und... war ich zunächst mal überrascht, dass also solche Musiker, die ich damals also nur mit großer Hochachtung verehrt habe. Und dass sie sich auch damals. Naja. dass sie sich überhaupt für mich interessiert haben. Und geht da die Sonne auf? Ja. Ja, eigentlich schon. Ja, dasselbe Gefühl hatte ich eigentlich damals auch. Wir parallel eigentlich zueinander dachten, waren irgendwo im Innersten doch auch so ein bisschen stolz, dass nur diese großen Herren uns da auserwählt hatten. Und wie lange hat es gebraucht, bis sich das geändert hat? Also, dass die großen Herren entweder runterkamen oder ihr auch große Herren wurdet. Wann wart ihr Gleiche untergleichen? Oder seid ihr es bis heute nicht? Sie haben sich unheimlich schnell in die Band eingelebt und wir sind sehr froh darüber. Sie haben sich auch fantastisch vorbereitet gehabt damals. War eine prima Probenzeit. Lief sehr dufte ab alles. Kann man nur sagen. Na Michael, ich kann mir vorstellen, du musstest dich tüchtig umstellen. Denn, also ich kenne die Nautics auch noch, also zwar nicht aus der Zeit. Und Blues Vital, ich weiß, dass sie neulich mal ihr 20-jähriges Jubiläum feierten in Erfurt oder Weimar. Ich weiß nicht, ob du da eingeladen warst. Nee. Aber es ist doch eine andere Spielweise. Das ist eine andere Spielweise, als das, was bei Karat verlangt wurde. Naja, ich habe ja dann eine Zeit lang auch bei Krüger gespielt, ein Dreivierteljahr. Und eigentlich war die Spielweise doch nicht so sehr verschieden. Darum haben wir ihn ja genommen, weil er damals der Einzige war, also den ich gehört habe, unter vielen, die richtig gerade ausgetrommelt haben. Richtig also klar, durchsichtig geradeaus und kennen die Schnackel und kennen nicht. Ihr habt euch also regelrecht umgeguckt und gesagt, also die beiden wollen wir. Manchmal geh ich meine Straße ohne Blick. Manchmal wünsch ich mir mein Schaukelpferd zurück. Manchmal bin ich ohne Rast und Ruhe. Manchmal schließ ich alle Türen nach mir zu. Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß. Manchmal bin ich schon am Morgen müd. Und dann such ich Trost in einem Lied. Übers you. sind jetzt mitten in einer Diskussion der zweiten LP, also Albatros und andere Titel sind schon erwähnt worden. Es gab einen großen Erfolg für euch in dieser Zeit, und zwar beim Dresdner Schlagerfestival. Ihr habt den Grand Prix dort abgefasst. Darüber sollten wir eigentlich noch ein bisschen reden. Die Generaldirektion, das ist ja bekannt, guckt sich Leute aus, die dort in Dresden beim Schlagerfestival auftreten können, also die Interessen der DDR dort wahrnehmen sollten. Und ihr wart also in jedem Jahr, wann war das nochmal? 78. 78 wart ihr dort und habt also über Sieben Brücken und König der Welt noch von der ersten LP vorgestellt und also wie gesagt den Grand Prix bekommen. Wie steht man eigentlich als Karat? Diese schöne alte Frage, die an der Stelle eigentlich immer kommt und natürlich auch hier nicht verpasst werden sollte. Wie steht man also als Rockkapelle zu einem Schlagerfestival? Ich glaube, dass wir uns erstens mal gefreut haben und dass wir also gesagt haben, dass es das eigentlich eine erfreuliche Entwicklung ist, wenn eine Rockband bei einem Schlagerfestival gewinnt. Dass das also ein gutes Zeichen ist vom Publikum her. Für die Rockband oder für das Schlagerfestival? Für das Publikum und für die Rockband und für das Festival auch. Ja, und für die gesamte Entwicklung eigentlich. Ja. Ich meinte mit der Frage, dass doch Rocker auch oft Berührungsängste haben und die letzten zwei Jahre eigentlich auch viele Leute darüber belehrt haben, dass die positiven Berührungspunkte zwischen Rock und Popmusik eigentlich immer mehr zusammenrücken. Ja. Wer also heute Popmusik macht mit Rock'n'Roll-Anspruch, ist genau auf der Zeit drauf. Ja. Aber zu diesen Berührungsängsten dennoch die Frage, also ich könnte mir vorstellen, dass ihr doch mindestens damals darüber nachgedacht habt, ob mit der Musik eventuell vielleicht doch was nicht stimmt, wenn sie auf eine solche Weise mehrheitsfähig ist, also für Leute zwischen 8 und 80. Ich glaube, das, nee, das haben wir nicht. Überhaupt nicht. Also ihr wart selig mit dem Erfolg und habt dabei dann... Nee, ja, sicher waren wir glücklich mit dem Erfolg, aber wir haben gesagt, wir kämpfen an allen Fronten damals und haben also nicht gesagt, wir sind eine Rockband und es ist uns zu schnöde, auf dem Schlagerfestival aufzutreten, sondern gesagt, warum nicht? Mal sehen, was rauskommt, und das war sehr erfreulich, so sehe ich das. Damit ist die Rockmusik auch etwas gesellschaftsfähiger geworden noch, weil es halt diese Annäherung von beiden Genren dadurch auch richtig. Das ist vielleicht das Generationsproblem, dass ältere Leute, also muss ich immer wieder meinen Vater anführen, der sowieso sagt, du denkst bloß, weil hier ein paar verrückte Gestalten vor dir vor der Bühne rumhüpfen, dass du deswegen großer Musiker bist. Das ist doch so eine Kacke, was du machst. Für den, und der liebt eben Franz Leha, obwohl er den auch nicht so richtig kennt, aber eben die Art, das ist für ihn toll. Und sicherlich gibt es noch viele andere Leute oder Leute dieses Alters, die immer noch so denken und die vielleicht durch ihre Kinder und natürlich durch Musik, Rockmusik, dann nochmal ein bisschen andere Haltung kriegen dazu, ja, aufgeschlossener. Rollt aus dem Teppich, dass das Herz auf Sand geht. Thank you. die Frage, die ich stellen will, 1979, wir sind ja immer noch bei 1979, bei eurer zweiten LP über Siebenbrücken. Diese LP hat euch einen ungeheuren Schub gebracht. Popularität, Anerkennung, Preise, immerhin auch. Kunstpreis war in der Zeit schon von der FDJ. Ed, du warst sozusagen der Hauptkomponist. Wie ist denn diese Platte eigentlich bei dir so im Nachhinein auch verarbeitet worden? Du hast gewusst, es ist etwas Ungeheures vorgelegt worden. Wie weiter? Ja, wisst ihr, ich habe immer versucht, nicht mehr darüber nachzudenken, sondern einfach Musik zu machen. Das ist... Meintest du das jetzt? Oder? Natürlich, ja. Man ist ja gefordert. Nicht das Publikum hat einen jetzt erkannt als Karat. Da war das spezifisch sozusagen rausgekitzelt worden in gemeinsamer Arbeit. Das hatte ja immerhin 4 Jahre gedauert. Oder 3 Jahre, nehmen wir mal die Produktionsprozesse jetzt aus. Aber man war ja dem Publikum dann etwas schuldig. Es musste ja wieder etwas Neues getan werden. Wie denkt man drüber nach? In einer Gruppe meine ich jetzt. Nicht nur, dass du jetzt aus deiner Sicht dazu etwas sagen müsstest. Ach so. Das braucht sich wahrscheinlich nicht nur auf das Jahr 79 zu beschränken, sondern ich glaube, dass es heute immer noch so die Situation ist von jeder erfolgreichen Band auf der ganzen Welt, glaube ich. Die Geister, die ich rief, werde ich nicht los. Wir wollten es so und wir müssen jetzt den Ansprüchen gerecht werden. Wie weiter? Wie seid ihr an die Konzeption eurer dritten LP Schwanenkönig gegangen? Es ging irgendwie sehr rasch, kann ich mich nur noch erinnern. Konzeption. Ja, gab es eine Konzeption? Das ist immer so ein hehres Wort, was ständig herumgeistert, wenn Journalisten im Gespräch über Musik sind. Existiert dieses Wort überhaupt für euch? Naja, indirekt ergibt sich manchmal eine Konzeption, ja. Ich habe das Wort eben vergessen. Die ergibt sich meistens indirekt beim Arbeiten. Also das war eigentlich nie so, dass man sich vorher vorgenommen hat, du machst jetzt so und so eine Platte und da muss sowas und sowas drauf sein. Titel wie Albatros und so, ich habe das nie vermutet, dass da so ein langer Titel draus wird. Das ergab sich während der Arbeit. Man hat sich eben bloß vorgenommen, Texte waren zum Teil da, Textvorschläge und so. Also insofern Konzeption erst während der Arbeit, sondern vorher nicht, sondern einfach versucht haben, wieder was Gutes zu machen und wie einem in diesem Jahr und zu dieser Zeit gerade zumute war. Also ganze Heerscharen von Ästheten und Musiktheoretikern beschäftigen sich seit mehreren hundert Jahren mit der Frage, wie der Schaffensprozess bei einem Komponisten überhaupt im Kopf stattfindet. Liegt völlig im Dunkeln. Welcher Typus bist du denn? Bringst du es raus? Hast du Schwierigkeiten? Mhm. Ja? Bei den einfachsten Sachen eigentlich, ja. Und auch mit der Angst vor der Tabula Rasa, dass du irgendwann mal vor einem weißen Blatt sitzt und es kommt nichts. Eine Hörerin... Ach, das hatte ich schon so oft und es ist immer wieder gekommen. Eine Hörerin formuliert das ganz schlicht. Die sagt, steht Ed unter Erfolgszwang? Ja, das kann man sagen, ja. Ist der eher hinderlich oder treibt der an? Teils, teils. Meistens treibt er an, aber manchmal ist er auch hinderlich. Es kommt immer auf die Situation an. Also ich habe das gemerkt, dass es das beste Mittel ist, sich hinzusetzen und immer wieder zu probieren und irgendwas zu schreiben. Und manchmal knallt es dabei und sagst, oh, ha, und dann hat man einen Teil und dann gehen wieder zermürbende Tage hin, wo du denkst, ja, das ist ja ein dufter Anfang, aber wie nur weiter, was machst du noch für ein Stück draus und so? Na, ich glaube, komponieren ist doch auch mit einer Menge Arbeit verbunden. Es soll ja auch wirklich übersetzt so ähnlich wie heraussuchen heißen. Und wenn man die Partituren und die Bücher von Beethoven sieht, was er alles weggestrichen hat, bis dann die schöne Neunte übrig geblieben ist. Das ist das beste Beispiel dafür und es gibt viele aus der Klassik. Dass es mit einer Menge Arbeit verbunden ist. Genie und Feeling ist das eine, aber Arbeit ist das andere. Das ist bestimmt die Hälfte. Ist es in der modernen Kompositions- und Bearbeitungstechnik für populäre Musik eigentlich inzwischen auch bei euch Methode, dass ihr Stücke macht und dann hinterher die Luft rauslasst? Also abspeckt. Das ist wenig, wird klar, transparent, durchsichtig. Naja, also das ist auch teils, teils. Manchmal musste man nicht mehr rausschmeißen groß. Manchmal war das von Anfang an so, dass man es lassen konnte. Oft ist es aber so, und das geschieht meistens im Studio, dass man dann dieses und jenes doch noch sagt, ach, das lassen wir mal raus, das wird zu viel, das überlagert sich oder so. Inwiefern bist du denn als Komponist und Arrangeur autonom? Und jetzt meine ich natürlich die gesamte Gruppe. Wie funktioniert das bei euch im Zusammenspiel und im Streit natürlich? Das ist ja enorm wichtig. Möchtest du das bis zum letzten Notenpünktchen fertig geschrieben haben, bevor es an die Veröffentlichung geht innerhalb der Gruppe, meine ich jetzt erstmal? Es war unterschiedlich. Das war bei so einem Titel wie Albatros ja da. Da wusste ich ganz genau, was ich wollte dann mitten im Schreiben. Da war es bis zum letzten Pünktchen fertig, aber ansonsten bin ich eigentlich sehr froh, wenn Einflüsse von der Gitarre, vom Schlagzeug und so, wenn das von Bernd kommt und von der Grund, also die Basis steht fest meistens. Aber wenn es dann an Spielen geht und so, das bin ich immer froh, wenn von zum Beispiel von den beiden, wenn da viel kommt. Es neigte ein Schwanenkönig seinen Hals auf das Wasser hinab. Sein Gefieder war weiß wie am ersten Tag, rein wie Sirenenton. Und im Glitzern der Morgensonne sieht er in den Spiegel der Wellen hinein und mit brechenden Augen weiß er, das wird sein Abschied sein. Wenn ein Schwan singt, schweigen die Tiere. Wenn ein Schwan singt, lauschen die Tiere. Und sie raunen sich leise zu, raunen. singen sein erstes Lied. Unter der Trauerweide, wo ihr sein Leben geliebt. Und er singt in den schönsten Tönen, die man je auf Erden gehört. Von der Schönheit dieser Erde, die ihn unsterblich betört. Raunen sich leise zu, raunen sich leise zu. Es ist ein Schwanenkönig, der in Liebe stirbt. Du bist ja zum jetzigen Zeitpunkt, über den wir reden, nämlich Schwanenkönig, noch nicht bei Karat. Trotzdem an dich die Frage, hast du ähnliche Erfahrungen gemacht, was so die Kompositionsweise, die Prozesshaftigkeit von Stückentwicklung betrifft? Naja, das war früher, war das genauso, dass ich zum Beispiel eben auch Stücken völlig vollgepackt habe und da noch eine Nähmelodie und dann hat sich auch im Studio herausgestellt, dass es recht oft zu dick war und teilweise eben auch mit irgendwelchen Keyboards dazu gedeckt habe, dass dann zu wenig Pegel an der Aufnahme war, dass der Tonmeister gesagt hat, ja, ich kann, müssen wir den Mello-Akkord zurückziehen hier, kann leider nicht machen, wir sind schon wieder im roten Bereich und da war die Aufnahme leiser und das sind alles so Erfahrungen, die man durch auf die Jahre macht. Und was Komposition anbetrifft, ich meine, das ist klar, man muss eine Inspiration haben und wenn man nie weiterkommt, muss man es eben auch mal kurz mal hinlegen, erstmal ein bisschen Gras drüber wachsen lassen. Und dann kommt irgendwann im Tag, hat man sofort die Eingebung und da ist das in 5 Minuten zu Ende gesagt. So ist es, ja. Das ist also manchmal ganz ulkig und manchmal hat man auch ein Stück völlig in ein paar Stunden oder so. Es hängt von so viel Stimmung ab, ob da vielleicht mal die Sonne scheint oder so oder ob da dieser oder jeder schöne Moment mal irgendwie ist oder so. Aber das spielt, also da gibt es keine Faustregel dafür. Wie lässt man sich eigentlich zu so einem Werk inspirieren? Wie kommt es eigentlich zu einem solchen Werk? Schwanenkönig. Ganz einfach. Der hatte den Text geschrieben von vorne bis hinten und ich habe ihn gelesen und dachte, oh, das hat mir damals sehr gut gefallen. Habe ich von vorne bis hinten vertont, so wie er war. Du wisst ja, dass es darüber heftige Debatten gab. Ja. Das haben wir am Anfang schon angedeutet, dass wir das keineswegs aussparen wollen. Euch wurde also ein großer Hang zur Schnulze plötzlich vorgeworfen. Der Text hatte natürlich, ich meine, insofern muss ich dir recht geben, etliche Ansätze dieser Art. Wie seht ihr das heute? Und mich, von meiner Meinung? Ja, natürlich. Eine Schnulze kann auch gut sein. Und warum nicht auch mal eine Schnulze, obwohl ich jetzt sagen muss oder zugebe, dass es wirklich knapp dran ist, ja. Aber ich glaube nicht, dass man sich deswegen schämen muss. Und der Text ist gut, er ist gehaltvoll, er ist eigentlich nicht schnulzig. Und die Musik hat sich dem Text angepasst. Kommen wir doch mal zu der großen Strategie zurück. Also wir haben über 7 Brücken gesprochen und Anschluss-LP Schwanenkönig. Man muss sich also überlegen, wie man weiterarbeiten will. Das heißt, man pickt sich bestimmte Dinge raus und überlegt sich, dahin könnte eventuell der Trend, um es mal so zu sagen, gehen. Oder das würde unserer Stimmung entsprechen, unserer Mentalität, unserer künstlerischen Arbeitsweise. Oder, um das nochmal aufzuspalten, was nicht rechtens ist, aber ich sag's mal so, dem Bedürfnis des Publikums, des großen Publikums. Sicher. Ist es deshalb dazu gekommen? Wozu? Zum Schwanenkönig. Nee. Also muss ich voll verneinen. Ja, also ich denke eigentlich in dem Moment, also wo ich schreibe oder so, ich denke eigentlich nicht ans Publikum. Absolut nicht. Das ist jetzt nicht abwertend oder so zu verstehen, sondern ich mache das, was ich denke, in diesem Augenblick vertreten zu können und fertig stehe. Also dass ich mich denke, dass ich jetzt denke, ah, jetzt müsste auch mal sowas, damit die Leute wieder. So habe ich bis jetzt jedenfalls noch nie gehandelt. Ich hoffe, dass ich auch nie so handeln werde. Wie ist das mit dem rhythmischen Gefühl der gesamten Kapelle? Also beim Schwanenkönig ist ja nicht viel zu tun. Man muss natürlich sehen, dass man Akzente setzt, aber für die Rhythmusgruppe, also Bass, Schlagzeug, Gitarre, lässt sich da nicht viel machen. Wie kommt man eigentlich damit zurecht? Ist man von vornherein der Meinung, jawohl, wir ziehen es durch, das hat Ed gemacht, oder wie läuft das? Also da muss ich da eigentlich widersprechen, weil ich das erstens mal sehr gerne spiele und wir spielen es auch heute noch voll aus im Konzert und weil ich das als gar nicht so sehr schnulzig und so empfinde, sondern ich spiele das möglichst intensiv, was mich anbetrifft und auch mit Micha zusammen. Ich empfinde das als Rockballade oder überhaupt als zwar langsames, getragenes, aber doch kraftvoll gespieltes Stück. Und ich glaube, Herbert singt es auch so und so wird es auch sicher gemeint sein von Ed. Und du möchtest ja noch mal was sagen, weil du das gerade sagst. Dass wir das live anders spielen, gerade die Schwanenkönig-Platte ist unheimlich steril. Ja. Wie sie runter, das kommt nämlich völlig falsch runter. Und wenn du uns live hörst damit, dann wirst du feststellen, dass es ein völlig anderes Lied ist eigentlich. Das ist nämlich viel kraftvoller und es ist wirklich mal auf der Live-Platte, hörst du mal an. Es ist völlig anders. Singt der Schwanenkönig seinen ganzen letzten Tag, bis sich die Abendsonne still ins Dunkel holt, lautlos die Trauerweide senkt ihre Blätter wie langsam hinab, leise und leise die Töne, bis das letzte Licht im Gesang verglüht. Vielleicht sollte man ein paar Lockerungsübungen machen und ein bisschen privatisieren, weil ich mir vorstellen kann, dass wir hinterher Briefe kriegen, die uns vorwerfen, wir hätten das ausgelassen. Wir müssten ein bisschen über euer Privatleben reden. Was habt ihr denn für Hobbys? Henrik, du hast erzählt, du übst noch heimlich im Keller Jatz. Stimmt das? Nee. Ich habe gesagt, dass ich wieder mal Kontrabass spiele oder so für mich zu Hause, aber ich spiele auch eine kleine zweistimmige Invention, jetzt nachdem mein Klavier wieder repariert ist. Du hast ja vor Jahren irgendwelchen Journalisten erklärt, du würdest Martineau lieben. Ist das bis heute noch so? Nee, das habe ich nicht gesagt. Das war ich. Warst du das? Ja. Entschuldige. Ja. Wie kommt denn das? Unter vielen. Ja, da bin ich in meiner Studentenzeit mal drauf gestoßen, auf diesen tschechischen Komponisten. Das hat mir unheimlich gut gefallen, weil das eine moderne Musik ist, aber mit sehr viel volkstümlichen Elementen drin. Oder wie na, aber er ist doch bestimmt nicht das, was man Avantgarde nennt. Nee. Naja, damals war er es wahrscheinlich, 1920, 23 bis 59 hat er wohl gelebt. Mhm. Nee, ach, ich mochte diese Musik. Ich habe den zum ersten Mal gehört in meinem Leben. Denke, was ist denn das? Kenn ich überhaupt nicht. Den Namen noch nie gehört. Und dann habe ich mir so eine Platte nach der anderen gekauft, die hier Gott sei Dank erschienen ist. Nö, mag ich sehr, ja. Womit beschäftigt ihr euch sonst? Krallt euch die Musik völlig ein und die Dinge, die organisatorisch und technisch damit verbunden sind? Ja, ziemlich, ja. Aber wir haben ja auch Familie und wenn man schon mal frei hat, dann ist es auch ganz schön, wenn man mal zu Hause ist. Oder das wird bisschen Sport am Rande. Viel gefragt. Das wird in ja. den Briefen sehr oft gefragt, aha. wie man das unter einen Hut bringt, die Familie und die Musik, also die großen Touren und so weiter. Wie macht ihr das? Wie sind die Erfahrungen? Was sagen die Frauen dazu? Also man kann es ja halten wie Thomas, damit antworten wir auch gleich auf eine Frage, die mehrfach auftauchte, die sich auf Auguste bezieht, indem man sich eine Frau sucht, die sich ein wenig am Geschäft beteiligt. Ist das bei euren anderen Frauen auch so? Naja, also es ist eigentlich bei mir so, dass die Frau sich doch im Wesentlichen oder der Lebensrhythmus nach dem meinigen richten muss. Und ich glaube, das wird bei meinen Kollegen ähnlich sein. Das verlangt viel Verständnis von dem Ehepartner oder der Lebensgefährtin, dass er also in den meisten Fällen ihren Beruf aufgibt zugunsten unseres Berufes und sich um uns kümmert, um unsere Wehwehchen, wenn wir zu Hause sind oder um die Kinder und Haushalt und was da alles anfängt. Und wenn man schon mal frei hat, dann kann man auch zusammen was unternehmen, denn wenn sie dann auch noch voll im Berufsleben stehen würde, wäre das ja kaum möglich. Ja. Und das ist natürlich eine Menge, was man da verlangt. Aber es gibt natürlich, und das kennen wir auch aus der Literatur, wenn also Frauen einen entsprechenden Beruf haben, und jetzt spreche ich dich ganz speziell an, Bernd, also deine Frau ist Kunstwissenschaftlerin, die wegen nicht nur wegen der Band, sondern wegen der Kinder zu Hause geblieben ist. Aber werdet ihr damit fertig? Ja, ja. Also sie beschäftigt sich jetzt seit, jetzt wo unser Kind etwas größer geworden ist, die mütterliche Pflege nicht so ständig, so sie ist auch ein bisschen, das rennt immer allein in der Wohnung rum, jetzt eigentlich für sich bewahrt in dieser Richtung, ohne jetzt, dass sie das früher der Bauakademie, wo sie ein Jahr lang tätig war, jetzt zukommen lässt, einfach nur zur eigenen Befriedigung. Hm. Was macht sie da so? Die Französische Revolution, da ist er im Moment, die nimmt sie auseinander, von vorn bis hinten. Unter kunsttheoretischem Aspekt, oder? Ja, ungeschichtlichen. Kurze Hörerfrage, Herbert, kurze Antwort, wir können die Frage wirklich nicht auslassen. Stimmt es, dass Herbert Dreilich mit Gabriele Rücker zusammenlebt? Ja. Punkt. Manche Leute lieben nur die Nacht, weil sie verdeckt, was dunkel lacht. Ich liebe jede Stunde. Und glauben dann, im Glück zu sein. Doch ich mag jede Stunde. Jeder Tag zeigt mir sein Gesicht. Es ist mir gleich, wie es zu mir spricht. Ich liebe jede Stunde. Es ist ja immer interessant zu beobachten, wie sich vor allen Dingen Musikerkollegen zu euch verhalten. Ja. Die ja nun einmal doch in der Situation sind, ob der Dinge, die ihr geschafft habt und ob der Größe, die ihr erreicht habt, euch doch irgendwo, ihr werdet es jetzt bestimmt heftig bestreiten, in die Nasenlöcher starren zu müssen. Und sicher ja auch alle den Willen haben, ähnlich groß zu werden. Eine Rockband, die nicht annimmt, dass sie die Größte der Welt ist oder mindestens werden möchte, schwindelt oder heuchelt unter Wert. Ja. Ich hätte von euch gern erfahren, wie ihr mit Kollegen klarkommt. Seid ihr die Typen, die grußlos anreisen und 3 Minuten nach dem Konzert entschwinden? Mit Sicherheit nicht. Wir haben eigentlich zu vielen Kollegen ein sehr gutes Verhältnis. Aber es gibt natürlich Leute, die man nicht kennt, wenn man so hinterher erfährt, ja, die also gerade mal so im Geschäft sind oder am Anfang sind, da hört man dann manchmal so Stimmen, ja, es kriegen ja immer die Falschen die Preise. Oder sie selber, die ja gerade erst mal 2 Jahre auf der Musikszene sind, sind eigentlich so undankbar und überlegen überhaupt nicht, dass wir eigentlich auch schon, Henning und ich, oder mit Ed 16 Jahre zusammen Musik machen, ja, dass das ja nicht von ungefähr kommt. Die machen nur gerade 2 Jahre und sind schon, wollen eigentlich den gleichen Stand erreicht haben schon und sind auch sauer drüber. Wird es den neuen und jungen Bands heute leichter gemacht, als ihr es damals hattet? Wesentlich. Ja, viel leichter. Wesentlich. Wir sind früher mit der S-Bahn gefahren, mit dem Zug gefahren, mit den Instrumenten. Wir haben noch nicht mal ein Auto gehabt. Wäret ihr um einen guten Rat verlegen, wenn euch ein Musiker bitten würde, mal zu sagen, was man tun müsste, um so erfolgreich wie ihr zu werden? Das ist ja fast eine Frage, wenn man die beantwortet und perfekt, kannst dann müssen sie alle Erfolg haben. Das kannst du als Handbuch weitergeben, wenn es das ginge. Das ist ja gerade das, was eigentlich nicht geht. Wie werde ich Millionär? Es gibt kein Rezept. Aber ich möchte noch was dazu sagen. Also wir sind eigentlich mit vielen Bands gut bekannt oder befreundet. Sehr gut. Das letzte Beispiel hat es gerade bewiesen. Wir haben mit City lange getagt und über alles Gott in die Welt gesprochen. Es ging bis zum frühen Morgen. Und das ist aber auch eine Wechselwirkung. Es kommt auch sehr auf die Kollegen an, mit denen wir also da sprechen. Und oftmals ist es so, was Herbert sagt, dass man uns natürlich kennt, weil wir ziemlich populär sind und was weiß ich. Und wir können nicht alle so kennen, weil wir ja gar nicht so sehr oft mehr hier in der Szene sind. Früher haben wir sehr oft zum Berlin-Knüller gespielt oder waren als Gäste da. Aber wir sind so oft im Ausland, wir sind also nicht mehr so in der Szene angeschlossen. Und das wird also leicht von verschiedenen Kollegen oder von verschiedenen Seiten ausgelegt, als wir wären überheblich oder wir wären nicht mehr die, die wir gewesen sind. Also es tut mir leid, aber ich kann da eigentlich nur dazu sagen, dass es überhaupt nicht so ist. Wie verfahrt ihr denn selber privat untereinander? Also ich beziehe mich doch immer wieder gern auf das Gespräch mit den Pudis. Die haben aus ihren Herzen keine Mördergrube gemacht, haben gesagt, also wir treffen uns privat relativ selten. Wir nehmen uns sogar den Luxus, zu Konzerten getrennt zu fahren, weil wenn man viele Jahre miteinander arbeitet, muss man sehen, dass man Stellen sparen kann, bei denen man sich sinnlos auf die Nerven geht. Das ist eigentlich völlig richtig. Ganz ähnlich. Trotzdem werden Sachen zusammen unternommen, aber es ist dann meistens, dass der eine sagt, ich gehe heute dorthin, ich wollte mir das mal anhören oder kommst du mit? Oder wenn man in der Nähe wohnt oder man macht mal zusammen. Aber sowas wie einen organisierten Betriebsausflug gibt es nicht. Ja, die haben wir ja laufend, haben wir die. Ich möchte bei der Gelegenheit die Richtigkeit einer Anekdote überprüfen, die in Musikerkreisen gern erzählt wird. Und zwar ist nach einer Publikumsumfrage mal Harry Jeske zum Basser des Jahres gewählt worden. Ist schon ein paar Jahre her. Und die Musiker erzählen gern die Geschichte, dass du den Harry mal getroffen hast, Henning, und gesagt hast, sage mal, Harry, was spielst du denn für einen Unfug auf deinem Bass? Und Harry ist in die Polster gefallen, hat auf dich mit dem Finger gezeigt und gesagt, bin ich nun Basser des Jahres oder du? Ja. Schöne Anekdote. Kann ich nicht bestätigen eigentlich. Aber sie könnte wahr sein. Ja Gott, da muss man anfangen zu überlegen, inwieweit diese Umfragen überhaupt Bestand haben oder wonach gefragt wird. Ja. Wonach wird überhaupt gefragt? Nach dem populärsten oder nach dem, das hat ja auch was damit zu tun, in welcher Band man spielt, so ja, dass die Band die populärste ist, ohne jemand zu nahe zu treten. Oder wird jetzt, wir machen ja hier keine Wettbewerbe wie ein Bach-Wettbewerb oder sonst was, die es auf dem klassischen Sektor gibt. Ich bin sowieso von diesen ganzen Umfragen nicht so wahnsinnig begeistert. Ich glaube, solche Umfragen können niemals Qualitätsurteil sein. Soweit die zweite von drei Folgen über Karat zum 10-jährigen Bestehen, gesendet im März 1985 im Jugendprogramm des DDR-Hörfunks DT64 und zwar in der Reihe Trend Forum populärer Musik. Die dritte Folge kommt am 4. Dezember. Nächsten Samstag erinnern wir an den russischen Dichter Fjodor Dostojewski, der vor 200 Jahren geboren wurde. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.